Now, he is risen. Er ist auferstanden. Are the most wonderful words maybe in all of history. Es sind vielleicht die wunderbarsten Worte in der gesamten Weltgeschichte. He is risen. Er ist auferstanden. Why do you look for Jesus here? Warum schaust du nach Jesus hier? He is not here. Er ist nicht hier. He is risen. Er ist auferstanden. I wonder how the angel was practicing that, because he knew it was coming, you know. Also ich frage mich, wie der Engel das vielleicht geübt hat. Okay, the girls are going to be coming. I want you to be stationed here and just tell them the good news. Okay, Generalprobe, da kommen also jetzt die jungen Frauen und vielleicht könnt ihr euch hier hinstellen. I wonder if he was practicing it, because it's going to be so much fun to say this, you know. Also ich frage mich, ob er das noch geübt hat, praktisch, weil es so viel Spaß macht. Why do you look for Jesus here? Warum schaust du nach Jesus hier? He is not here. Er ist nicht hier. He is risen. Er ist auferstanden. I gotta see that on the eternal video. I just, oh boy. Wir werden das auf dem ewigen Bildschirm sehen. So, how many languages do we have here tonight? Wie viele Sprachen haben wir heute Abend hier? Filipino? How do you say it? Is there a Filipino here tonight? Oh, Popoy. How do you say it? Can you stand up and say it real loud? Say your language and then say he is risen in Filipino. Könnt ihr aufstehen und kurz in eurer Sprache das sagen? Yeah. Okay. Wow. Okay, very good. Okay. Sehr gut. Anybody else? Finnish. Heidi is okay, Heidi. Heidi in Finnish. Wow, thank you. Okay, that's our Finnish. Maybe we can take the microphone around, huh? Romanian. Anybody? Christos Anviat. I know that one. Okay. Who else? Polish. Very nice. Polish. All right. Christos Anestis, Greek. Very nice. Anyone else? Russian or Spanish, or what do we have here? Anybody? Russian. Christos is Kreas. Very nice. Very nice. And Dutch? Woo! All right. Over here? Hollandish. Yeah, very nice. In Swahili, all right. All right. Yeshua Muka. All right, very nice, thank you. Okay, anyone else? Spanish? Do we have Spanish here somewhere? Spanish. Very nice. Thank you. Spanish. And any other language? Korean, Chinese, Thai, Hungarian, Czech. Okay. Well, in every language he is risen. In jeder Sprache. Er ist auferstanden. Well, okay. I want to read from John chapter 20. Ich möchte vorlesen aus Johannes Kapitel 20. I'm not going to put it on the screen. I just want you to listen. Möchte es einfach mal zuhört. My wife is back from Korea, and Mary ist wieder da aus Korea. Picked her up at the airport today. Ich habe sie heute abgeholt vom Flughafen. I'm very happy man. Und bin ein sehr glücklicher Mann. Okay. Father, bless these words to our hearts. Vater, lass diese Worte in unserem Herzen zum Segen werden. Let them fill us with joy. Lass uns anfüllen mit Freude. We pray in Jesus' name. Und darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, just sit back and listen in faith. Lehnt euch zurück und hört einfach zu. John chapter 20. Kapitel 20, Johannes. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früher, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, they have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they've put him. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus, zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb and saw the strips of linen lying there, as well as the burial cloth that had been around Jesus' head. Und als er sich vornüber beugte, er sieht die Leinentücher da liegen. Doch er ging nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. The cloth was folded up by itself and separated from the linen. Finally, the other disciple, who had reached the tomb first, also went inside, and he saw and believed. They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Then the disciples went back to their homes, but Mary stood outside the tomb crying. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. As she wept, she bent over and looked into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft. Und die zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einer bei dem Haupt und einer bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. They asked her, "Woman, why are you crying?" Und jene sagen zu ihr, "Frau, was weinst du?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. At this she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen, und sie wusste nicht, dass es Jesus war. "Woman," he said, "why are you crying? Who is it you are looking for?" Jesus spricht zu ihr, "Frau, was weinst du? Wen suchst du?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, "Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen." Jesus said to her, "Mary." Jesus spricht zu ihr, "Maria." She turned toward him and screamed out in Aramaic, "Rabboni." Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, "Rabboni." He said, "Do not hold on to me, for I have not yet returned to my Father. Go instead to my brothers and tell them, I am returning to my Father and your Father, to my God and your God." Jesus spricht zu ihr, "Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott." Mary Magdalene went to the disciples with the news. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, "I have seen the Lord." Ich habe den Herrn gesehen. And she told them that she told them that he had said these things to her. Und sie sagte ihnen, dass er dies zu ihr gesagt habe. Now when we think about all the interviews that we saw, wenn wir da an all die Interviews denken, die wir da gesehen haben, it's on one side it's just so humorous to listen to people. Also auf der einen Seite ist es so lustig einfach den Leuten da zuzuhören. On the other side it's kind of really sad. Auf der anderen Seite ist es wirklich irgendwie traurig. Because they have no idea what Easter is. Weil sie keine Ahnung davon haben, was Ostern bedeutet. And Mary sums it up right here. Und die Maria, sie fasst es hier zusammen. I have seen the Lord. Ich habe den Herrn gesehen. That's Easter. Das ist Ostern. He is risen. Er ist auferstanden. And I have seen him. Und ich habe ihn gesehen. I guess it's very easy to say in a religious way, he is risen. Ich denke, das geht sehr leicht, so auf religiöse Weise einfach zu sprechen. Er ist auferstanden. But Easter is, he is risen and I have seen him. Aber Ostern ist, er ist auferstanden und ich habe ihn gesehen. Easter is a personal encounter with Jesus Christ. Ostern ist eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Some people stumble over this idea of resurrection. Es gibt Leute, die stolpern da über diese Vorstellung von der Auferstehung. Like they think that's impossible. How could someone come back from the dead? I don't believe that. Die sagen, das ist doch unmöglich. Wie kann das sein? Wie kann jemand von den Toten wiederkehren? Das glaube ich nicht. But if you read the 15th chapter of 1 Corinthians. Aber wenn du im 15. Kapitel vom 1. Korintherbrief nachschaust, over 50 verses. Über 50 Verse dort. The Apostle Paul argues the logic of resurrection. Der bringt der Apostel Paulus die Logik der Auferstehung. That we see it in nature. Dass wir es doch sehen können in der Natur. In the seasons. In den verschiedenen everything dies in the winter and everything comes resurrects in the spring. Alles stirbt im Winter und dann wird es wieder auferweckt im Frühling. You have a seed and it's dead. Da ist ein Samen, der ist tot. You plant it in the ground. Du pflanzt ihn ein in den Boden. And suddenly Boden. It comes to life. Und plötzlich wird er lebendig. And this little seed that's just so tiny. Und dieser kleine Samen, der scheinbar so klein ist. Has a genetic code in it. Da ist ein genetischer Code drin verborgen. And a tree is brought back to life. Und plötzlich wird da ein Baum wieder zum Leben erweckt. You may have a handful of 25 different seeds. Vielleicht hast du eine ganze Hand von 25 verschiedenen Samen. And you have no idea what they are. Du hast keine Ahnung, was das für welche sind. You plant them. Und du wirfst sie aus und pflanzt sie. And you will see that their genetic code will be realized. Und du kannst dabei erkennen, dass der genetische Code sich dann einfach realisiert. It's the same thing with us. Genauso bei uns. God knows our genetic code. Gott kennt unseren genetischen Code. Why would it be difficult for God to resurrect us? Warum wäre es da schwer für Gott, uns wieder aufzuwecken? When we die, wenn wir sterben, our physical body is like a car going to a junkyard. Dann ist unser Körper, unser Leib, wie ein Auto, was irgendwo auf den Schrottplatz kommt. It is the spirit and the soul inside of the car. Es ist ja der Geist und die Seele drinnen im Auto. That are with the Lord. Was jetzt beim Herrn ist. The body is just in the junkyard for now. Und der Körper, der geht auf den Schrott. When the Lord resurrects us, wenn der Herr uns auferweckt, and he says, do not marvel at this, und uns sagt, wundert euch nicht darüber, in John chapter 5, in Johannes Kapitel 5, he said, because a day is coming when the Son of Man will call out, and those who have died will rise from the dead. Wenn er sagt, der Tag wird kommen, wo der Sohn des Menschen einfach rufen wird und die Gräber werden von den Toten auferweckt werden. Some to eternal life and some to eternal judgment. Also die Menschen von den Gräbern und einige zum ewigen Leben, die anderen zum ewigen Gericht. Even the unbeliever will be raised from the dead. Und selbst der Ungläubige wird auferweckt werden von and den Toten. Will stand before God in his body. Um vor dem Herrn zu stehen in seinem Leib. In an eternal body. Einem ewigen Leib. The resurrection. Auferstehung. When we see our new body, wenn wir unseren neuen Körper sehen, it'll be like seeing our car out of the junkyard. Das wäre, wenn wir uns dann sehen, dass unser Auto wieder aus dem Schrott zurückkommen wird. And say, it's my car. Das ist mein Auto. But it's not my car. Aber nein, wow. Na, doch. Is that your car? That's, das ist ein Auto. That this, yeah, yeah. Ja. Wow. I mean, this. I think it's. That's my car. Doch, das ist mein Auto. But, wow. Wahnsinn. Can I look at the motor? Schau mal, Motor. Wow. Yeah. Man. Ooh, man. Can I drive it? Kann ich mal fahren? It's your car. Ist deins? Wow. Yeah. Wow, der geht was. This is the way I always imagined it. Yep. Ja, so habe ich es mir mal vorgestellt. Brand new. Brandneu. Same car. Das gleiche Auto. Brand new. Aber brandneu. Second misconception is that. Zweite falsche Vorstellung. People think, well, what if I'm swimming and I'm eaten by a shark? Wie wäre das, wenn ich da am Schwimmen bin und dann frisst mich ein Hai? And then my molecules are digested by the shark and what's the word? Yeah, into the shark. It just becomes part of the shark, right? Also, it's just like digested and then absorbed into the shark. Der Hai frisst mich und dann werde ich ein Teil von dem Hai. And then someone kills the shark and eats the shark. Dann kommt aber jemand, bringt den Hai um und isst den Hai. But actually they're eating me. Aber eigentlich essen sie ja and mich. So now I'm in them. Nun bin ich in ihnen. So when they die and I die, who has the molecules? Also wenn sie dann sterben, und ich bin ja schon gestorben, also wessen werden es nun die Moleküle? God doesn't have to use the same molecules. Gott muss nicht die gleichen Moleküle verwenden. Your body is completely regenerated every 7 years. Dein Körper, der regeneriert sich ja komplett alle 7 Jahre. Molecules that you had in your body 8 years ago, you don't have one of them in your body today. Die Moleküle, die du vor 8 Jahren hattest, da ist nicht eines davon wieder da. The body is just like a car. It's just a vehicle. Ist wie ein Auto. Ist einfach nur ein Gefährt. Your body can die. Dein Körper kann sterben. Your spirit and your soul are still alive. Aber dein Geist und deine Seele, die leben ja noch. So the principle of resurrection is not something that is abstract. Also das Prinzip der Auferstehung ist nicht irgendetwas Abstraktes. And when we are resurrected, we're going to look at ourselves and say, wow. Wenn wir dann auferweckt werden, wenn wir uns anschauen, sagen, wow. I got the same fingernails I had on earth. Na, das sind die gleichen, die ich habe. But you know what? They actually look really nice here. Also nicht die gleichen, aber die schauen wirklich gut aus. Schau mal. I mean, is this me or is this me? Also, bin ich das jetzt oder? Wow, I can throw a ball just like I used to. Wow, wie ich da werfen kann, so wie früher geht's schon. I can kick a soccer ball just like I used to. Fußball spielen, so but wie früher. I feel like, wow, like this is me and it's not me, but it is me. Irgendwie bin ich nicht und da bin ich. This is the way I always wanted to be. So wollte ich immer sein. Wow. The resurrection. Auferstehung. It's going to be incredible. Einfach unglaublich. When we see him, we will be like him, the Bible says. Wenn wir ihn sehen, werden wir sein wie er. When the disciples locked themselves, they locked themselves in the room for fear. Als die Jünger sich da einsperrten aus Furcht. Jesus just came right through the wall. Ging Jesus direkt durch die Wand. Now in the story, here comes the disciples to the tomb. Da kommen die Jünger hin zu dem Grab. And Jesus is setting up an encounter. Und Jesus hat da alles vorbereitet für eine echte Begegnung. He's somewhere in the area. Er befindet sich irgendwo dort in dem Gebiet. He's got two angels with him. Und zwei Engel sind bei ihm. Maybe the same two he had when he visited Abraham. Vielleicht sind die gleichen beiden, die da mit ihm kamen, als er Abraham besuchte. And they're in the area, but they don't want to show themselves to the disciples yet. Sie sind da in demselben Gebiet, aber sie wollen sich den Jüngern noch nicht zeigen. And the stone is rolled away by the angel. Der Stein ist schon weggerollt von dem Engel. Not to let Jesus out. Nicht um Jesus da rauszulassen. Jesus was already out. Jesus war ja bereits just draußen. Just to let them in. Nein, damit sie reinkommen konnten. And when Jesus rose from the dead, he didn't need to untie himself. Als Jesus da von dem Toten auferstand, musste sich da nicht irgendwie wieder auswickeln. He just stepped right out of that linen cloth. Er ist einfach da herausgetreten aus seinem Grabtuch. I really believe what they saw is a cocoon. Also ich glaube wirklich, das, was sie da gesehen haben, war wie ein Kokon. They saw the strips of linen cloth, but they were still in the form of the body, a little bit folded in maybe. Sie sahen da diese Leinenstreifen und die waren immer noch in der gleichen Form eines Leibes, vielleicht ein klein wenig zusammengefallen. And Jesus had this all planned out, and so he takes the thing that was on his head and he rolls it up. Und Jesus hat sich das schon alles genau vorher überlegt. Er nimmt da seinen Kopfverband und legt ihn da so hin zusammengerollt. How do you think that's gonna look, you guys? Hey, schaut mal, wie wird das aussehen? What do you think they're gonna think when they come in here? Was werden die denken, wenn die reinkommen? Let's see. Lass mal schauen. So suddenly they come. Plötzlich kommen sie. Mary runs back, gets the boys. The boys come and die Maria rennt zurück. Sie holt die Männer. Sie kommen hinein. John's afraid to go in. Johannes hat ein bisschen Angst hineinzugehen. Peter just right in. Petrus direkt hinein. You know, John's a good runner. Peter's just massive muscle. Yeah. Johannes ist ein guter Läufer, aber Petrus war massiv. Peter's like, he's running. He finally comes in, goes in. Er kommt dahin, kommt rein. Looks around. Schaut. Is computing all he sees. Er versucht das alles irgendwie da zu verarbeiten, was er gerade sieht. Then John comes in. Dann kommt Johannes hinein. Sees the cocoon. Er sieht diesen Kokon. Sees the towel that was on his head rolled up. Das Schweißtuch, was er um seinen Kopf umwickelt hat, so schön zusammengefaltet. If he was stolen, they would never have done this. Also wenn der Leib gestohlen worden wäre, würde er nie so ausschauen. And he believed. Und er glaubte. He believed. Und er glaubte. Could you imagine being there in that moment? Könnt ihr euch das vorstellen, in dem Moment dort zu sein? He believed. Er glaubte. Jesus is setting up an encounter. Jesus hat alles da vorbereitet für eine Begegnung. So they're right in the area and they're waiting for Mary to come. Und sie sind da direkt in dem Gebiet und sie warten auf die Maria, and dass sie kommt. They've planned this out. Auch das haben sie genau vorausgeplant. Okay, you guys go in there first and when she comes, just talk to her. Ihr geht mal zuerst da rein und wenn sie dann kommt, dann redet man mit ihr schön, ja? I'll come in from the back. Dann komme ich von hinten. Imagine how much joy this is giving Jesus. Denk mal, was für eine Freude das Jesus gibt. He just went through the whole passion, the crucifixion. Er hatte die ganze Passion durchgemacht, die Kreuzigung. For the joy that was set before him. Um der vor ihm liegenden Freude. Now he is the resurrected Christ and he's going to have some fun. Ah, nun ist der auferstandene Christus und jetzt wird er seinen Spaß haben. And they're in there and she comes in there. Und sie verbergen sich darin. Jetzt kommt sie hinein. Who are you looking for? Nach wem schaust du? I'm looking for Jesus. Did you take him? Ich schaue nach Jesus. Habt ihr ihn genommen? And suddenly there's a shadow coming from the door. Und dann ist der Schatten von hinten. You can't see his face because the light's coming in like a silhouette. Man kann sein Gesicht noch nicht sehen, weil das Licht so hereinstrahlt. Es ist wie eine Silhouette. He's just standing in the doorway. Da steht er in der Türöffnung. She thinks it's the gardener. Sie denkt, es ist der Gärtner. She did not recognize him. Sie hat ihn nicht erkannt. So much like us, we don't recognize the Lord. So sehr, wie das uns geschieht, wir erkennen den Herrn nicht. He's coming to us in some form. Er kommt zu uns in einer bestimmten Weise. Through a person. Durch eine Person. Through a handshake. Durch eine Hand, through a smile, wird. Through a word, durch ein Lächeln, durch ein Wort, through a song, durch ein Lied, through a message, durch eine Botschaft. But we're not recognizing him. Aber wir erkennen ihn nicht. He wants an encounter with us. Er möchte diese Begegnung mit uns. And he's setting us up for an encounter. Und er bereitet das vor, diese Begegnung. And he perfectly sets her up for this encounter. Und sie hat das perfekt vorbereitet, diese Begegnung. And mit I am sure that he completely enjoyed this. Und ich glaube, dass er das total genossen hat. When he turned that corner to go into the cave, I'm sure he was smiling. Als er sich da umgedreht hat und dann hinein in das Grab. Ich glaube, er hat gelacht. Woman. Frau. Who are you looking for? Nach wem schaust du? I'm looking for Jesus. They tickle. Mary. Mary. And she turned and she screamed. Sie drehte sich um und sie rief aus. Wouldn't you have screamed? It was the perfect setup. It was so wonderful. He just blew her away. Das war's. Woman. Frau. Who are you looking for? Nach wem schaust du? I wonder how he said it. Ich frage, wie er es gesagt hat. Woman. Frau. Who are you looking for? Nach wem schaust du? Woman. Frau. Who are you looking for? Na, was schaust du? Hey, woman. Hey, Frau. Looking for somebody? Suchst I wonder nach how he said it, but it must have been so wonderful. And you know, she hears this, ah, I think my Lord, Rabboni, you know, she's out of her mind, you know. Wow. And can you imagine, she's about to scream in her head off. And she grabs him and she's just, he says, that's great. But you can't hold on to me too long. I have to go to the Father. She just said, I'm not letting you go. Vater. It must have been a while. Because he said, I love you too, Mary, but I got to go. I got to go. You go and I go. Ich liebe dich auch, aber ich muss jetzt gehen. Yeah, I gotta go. You go to Galilee and tell my disciples I'm coming. Also geht nach Galiläa, meinen Jüngern, dass ich kommen and werde. He's setting up another encounter. Und da bereitet er eine weitere Begegnung vor. Because Peter's had enough. Peter doesn't believe it. Also Petrus hat genug gehabt. Er glaubt nicht. He doesn't want to believe it. Er möchte es nicht mehr glauben. Do you know why? Wisst ihr warum? Because he's so filled with guilt. He doesn't want to believe it. Er ist so gefüllt mit Schuld. Er möchte es gar nicht mehr glauben. Even if it's true, it's just never going to be the same. Selbst wenn es wahr wäre, es würde nie mehr das Gleiche sein. You see, I cursed him. Ich habe ihn verflucht. I swore to God I didn't know him. Ich habe zu Gott geschworen, dass ich ihn nicht kenne. And I cursed that I did not know him. Und ich habe geflucht. Dass ich ihn nicht kenne. Three times. Dreimal. Cursed. Ich habe geflucht. With every four-letter word I can, I cursed. I did not know him. Mit jedem Fluchwort, was mir nur einfiel, habe ich ihn verflucht. Ich kenne ihn nicht. It's not going to be the same. Das wird nicht mehr das Gleiche sein. So Peter goes back fishing. Petrus geht zurück zum Fischen. But Jesus is now setting up another encounter. Aber Jesus setzt die nächste It's the same thing he does, Bewegung. He does with us. Das gleiche wie bei uns. He's setting us up. Er bereitet es vor. And they're out there fishing all night, but they're not catching anything. Sie sind den ganzen Abend am Fischen, aber sie fischen gar nichts. Then in the morning. Dann in der Früh. Hey! Ihr da drüben! Did you hear something? Hört ihr was? Hey! Hey! Hey, there's somebody on the shore. Da ist jemand an Land. Was macht der? Hey! Hey! What does he want? Was will der? What? Hey, was willst du? Throw the net! On the other side. Das Netz auf der anderen Seite. What? Huh? Did he say throw the net on the other? What? Was? Throw the net on the other side. Das Netz auf der anderen Seite. Grab the net. Come on. Ja, dann nimm dein Netz halt. And the boat almost sinks. Und das Boot, es There sinkt are fast. So many fish in this net. Und so viel Fisch in dem Netz. And John says, und Johannes sagt, that's the Lord. Das ist der Herr. We don't recognize him. Wir erkennen ihn. He's always there. He's setting us up for an encounter. Er bereitet alles vor für he's eine Begegnung. So near and we don't realize it. Und das Ganze ist hier. He was talking to them. Er hat zu ihnen gesprochen. He was yelling to them. And then John, that's the Lord. Dann erkennt es Johannes, aber es ist Peter throws off his clothes, dives in the water and swims towards shore. Und Petrus ab ins Wasser und schwimmt rüber. Care about the fish anymore? Die Fische ist doch egal. Jesus is here. Da ist Jesus. God wants to have an encounter with us all the time. Gott möchte immer mit uns diese Begegnung haben. He's setting us up. Und er bereitet das vor. We have to be looking for him. Wir müssen nach ihm schauen. He's there. He's coming. He's coming in a way you least expect. Er ist da. Und er kommt in einer Weise, wie du es am wenigsten erwartest. I want to look at 1 Corinthians 15 and just look at a couple verses. Ich möchte mit euch gemeinsam 1. Korinther 15 durchgehen, ein paar Verse. 1 Corinthians 15, 1. This is Paul the Apostle. Da spricht Paulus der Apostel, 1. Korinther 15. Now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you, which also you received, in which you also stand. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht. Verse 2. Vers 2. By which also you are saved, if you hold fast the word which I preached to you. Durch das ihr auch selig oder gerettet werdet, wenn ihr festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Unless you believed in vain. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. We'll come back to that. Verse 3. Vers 3. I deliver to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Verse 4. Vers 4. And that he was buried, and that he was raised on the third day according to the Scriptures. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist, am dritten Tag nach den Schriften. Verse 5. Vers 5. And that he appeared to Cephas, that's Peter, and then to the 12. Und dass er Kephas, das ist Petrus, erschienen ist, dann den Zwölfen. Vers 6. After that, he appeared to more than 500 brethren at one time, most of whom remain until now, and some have fallen asleep. Danach erschien mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Vers 7. Then he appeared to James and then to all the apostles. Danach erschien Jakobus, dann den Aposteln allen. Vers 8. And last of all, as to one untimely born, he appeared to me also. Zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien auch mir. Now watch the next verse. Schaut mal den nächsten Vers. 1 Corinthians was written about 25 years after the resurrection. Der erste Korintherbrief wurde ungefähr 25 Jahre nach der Auferstehung geschrieben. Revelations was written about 60 years after the resurrection. Und Offenbarung etwa 60 Jahre nach der Auferstehung. And this is the risen Christ speaking. Und da spricht jetzt der auferstandene Christus. But he's speaking to believers here. Aber er spricht hier an Gläubige. He's speaking to believers for a further encounter. Er spricht zu Gläubigen, auf dass sie eine weitere Begegnung mit ihm haben. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will dine with him and he with me. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. This und is er the mit mir. Essence of Christianity, the essence of our experience. Das ist einfach der Inhalt des Christentums. Now watch, let's go next verse. This is going back to verse 2. Unless you believed in vain. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. There's a message you can see online. Es gibt eine Botschaft, die kann man online sich anschauen. It's entitled Missing Heaven by 18 inches. Den Himmel verpassen um 45 Zentimeter. 45, right? 45 exactly. Yeah, exactly. Missing heaven by 18 inches. Also den Himmel verpassen um 45 Zentimeter. Put that into Google and you know what it's, you know what it's talking about? Gib das ein in Google im Englischen. It's 18 inches from your brain to your heart. 45 Zentimeter von deinem Hirn in deinem Herz. Many people only have Christianity in their mind. Viele Leute haben das Christsein nur in ihrem Verstand. You're a Christian because your mother was. Du bist Christ, weil es ja deine Mutter war. If your mother was a Mormon, you'd be a Mormon too. Wenn deine Mutter eine Mormonin gewesen wäre, wärst du auch ein Mormon. If your mother was a Muslim, you'd be a Muslim too. Wenn deine Mutter eine Muslimin wäre, wärst du eine Muslimin. If she was Jehovah's Witness, you'd be a Jehovah's Witness too. Jehovah's Witness, Zeuge Jehovah's. She's a Christian, you're a Christian too. Naja, Christ, dann bist du halt it's auch in the head. Es ist im Kopf. But is it in the heart? Aber es ist auch im Herzen. And it's in the heart through an encounter with Christ. Und es ist im Herzen durch eine Begegnung mit Christus. When we believe the message, Jesus, what's the word? It's better in German, right? Er begegnet uns, right? How also do you say that in English? Encounters us. He meets us. Also, right? Jesus, he comes to us. Jesus begegnet uns. Er right? trifft uns. He comes to us. Er kommt zu uns. When we believe, He's wenn wir there glauben, dann ist er through da. The Holy Spirit in Romans 5:5. Durch den Heiligen Geist, Römer 5:5. That the love of God is we are filled with the love of God through the Holy Spirit that was given to us. Wir werden gefüllt mit dem Heiligen Geist durch den, der uns gegeben ist. And we have this experience of Jesus through the Holy Spirit. Und so haben wir dieses Erlebnis mit Jesus durch den Heiligen Geist. And we don't look for Jesus in the stars. Und wir schauen nicht nach Jesus da irgendwo in den Sternen. Where two or three are gathered, he is in the midst. Ist auch vielmehr so, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist er mitten unter ihnen. Is he in the drum cage? Ist er da, junk is cage? He in the bat in the drum cage? Oh, da vielleicht da, wo die Trommeln sind. Where is he? Schlagzeug. He's here somewhere. Er muss hier sein. You cannot see him with your eyes. Du kannst nicht mit deinen Augen sehen. Jesus is a life-breathing spirit. Jesus ist ein lebengebender Geist. You see him with your mouth. Du siehst ihn mit deinem Mund. You see him with your mouth. Mit deinen Lippen. When you speak forth, denn wenn his du word, sein Wort aussprichst, you have an encounter. Dann hast du eine Begegnung. Be anxious for nothing. Habe um nichts Angst. But in everything through prayer. Aber in allem in Gebet. With thanksgiving. Mit Danksagung. Let your needs be known unto God. Bring deine Anliegen vor Gott. And the peace of God that passes all understanding. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, fills you. Er erfüllt euch. You say, wait a minute. Kleiner Moment. I think I just met Jesus. Ich glaube, ich bin gerade Jesus begegnet. You did. Wirklich? And he comes in the most unconscious way. Und er kommt auf eine ganz uns unbewusste Weise. He sets us up for an encounter. Er bereitet das vor für diese Begegnung. When was the last time you had an encounter? Wann war das letzte Mal, dass du eine solche Begegnung erlebt hast? It will be determined by what's been coming out of your mouth. Das bestimmt sich danach, was aus deinem Mund hervorkommt. Bitterness, Bitterkeit, or brokenness, oder Gebrochenheit. So the situations that God surrenders us to. In diesen Situationen, denen uns Gott überliefert. When God surrenders us to a situation. Wenn Gott uns einer Sache, einer Situation überliefert. He has done that to produce a brokenness we have never experienced before. Dann hat er das gemacht, auf dass wir eine Gebrochenheit erleben, wie nie zuvor. And you can decide at that moment to be bitter. Du kannst dich entscheiden, ob du in diesem Moment bitter wirst. Or to be broken. Oder gebrochen. And to expect him somewhere. Und dann ihn einfach erwarten. Er wird irgendwo sein. As the gardener. Wie der Gärtner. As the guy yelling from the shore. Oder wie der Mann, der da vom Ufer aus rief. He is setting us up for an encounter. Er bereitet das vor für uns, für eine Begegnung. That is the essence of Christianity. Und das ist einfach das Wesen, der Inhalt des Christentums. He has risen and I have seen him. Er ist auferstanden und ich habe ihn gesehen. Did you see him with your eyes? Hast du ihn mit deinen Augen gesehen? Yes. Ja. My spiritual eyes. Meine geistigen Augen. I have seen the Lord. Ich habe den Herrn gesehen. I can't explain it, but I have seen him. Ich kann es nicht erklären, aber ich habe ihn gesehen. I could almost touch him somehow. Ich kann ihn fast berühren. I couldn't see him physically, but I could see him. Also physisch kann ich ihn nicht sehen, aber ich kann ihn doch sehen. That's what we need. Und das ist das, was wir brauchen. We need to live for that. Und darum müssen wir leben. Be expecting that. Das erwarten. Day after day after day. Tag für Tag, jeden Tag. 2. Korinther 13, Vers 5. If you read the amplified version, wenn das in der erweiterten Version einfach seht, ever increasing experience. Wir haben eine immer zunehmende Erfahrung. Would you pray with me today, tonight? Bitte betet mit mir heute Abend. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier. And this is the night for you. Und das ist der Abend für dich. To have an experience, an encounter with Jesus. Einfach ein Erlebnis zu haben. You could kind eine Begegnung mit Jesus. You could kind of hear him speaking to you, right? Du kannst irgendwie hören, wie er zu dir spricht. Deep in your spirit. Tief in deinem Geist. Let's pray to God tonight. Lass uns heute Abend zu Gott beten. A simple prayer and ask him in. Ein einfaches Gebet, wo du ihn hineinbittest. Ask him into your life. Bitte ihn hinein in dein Leben. Pray with me. Bete mit mir. And if you're a believer and you have not had an encounter in a long time. Und wenn du gläubig bist und seit langem schon keine Begegnung mehr mit ihm hast. You ask him in. Dann bittest du ihn hinein. That verse was for Christians. Auch dieser Vers, der war für Christen. Father in heaven. Vater im Himmel. On this Easter day. An diesem Ostertag 2010, we stand before you. Da stehen wir vor dir. We love you. Wir lieben dich. And we pray tonight. Und wir beten heute if there Abend, is one person here who, does, eine Person who hier does not know you, die dich nicht kennt, that you would speak deeply to their heart, dass du einfach tief hineinsprichst in ihr Herz, I pray. Darum bitte ich. Pray these words. Bitte diese Worte. God in heaven. Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. Your son. Dein Sohn. Speak those words quietly. You have to say them. Sprich einfach still diese Worte. Du musst sie aussprechen. You can't just think them. You've got to say them. Nicht einfach denken, sondern sprich sie aus leise. Very quietly. Ganz im Stillen. God, forgive me. Vergib mir. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. God, forgive me. Gott, vergib mir. All of my sin. All meine Sünden. My guilt. Meine Schuld. My selfishness. Meine Eigensüchtigkeit. My jealousy. Meine Eifersucht. My bitterness. Meine Bitterkeit. My anger. Mein Zorn. My foolishness. Meine Torheit. My lust. Meine Lust. Please forgive me. Bitte vergib mir. Amen. Amen. Thank you for listening. Dankeschön fürs Zuhören.